Wir haben wirklich, Entschuldigung, unseren Arsch hingehalten, ja, in der Corona-Pandemie. Wir waren ohne Masken am Anfang. Ja, wir hatten kein Desinfektionsmittel. Wir hatten keinen Schutz bei den Kassen. Ja. Die Kunden, nicht alle, wir haben wirklich sehr nette Kunden. Ja, aber es gibt immer wieder Menschen, eine Kollegin ist bespuckt worden. Wir sind angegriffen worden. Kolleginnen sind mit dem Einkaufswagen über den Haufen gerannt worden. Ganz einfach, weil Ware nicht da war. Ja, oder ausverkauft war, durch die Pandemie natürlich bestimmte Produkte weg waren. Na? Ich habe schon gesagt, mein nächstes Leben, da gehe ich wahrscheinlich als Tierpflegerin. Ja? Weil die Leute dann natürlich immer aggressiver werden und die hatten natürlich auch nichts mehr zu tun. Und die Leute haben es froh sein können, dass wir da waren und alles so schnell wie möglich aufgeführt haben. Ja? Also manche haben für 3 gearbeitet, damit das alles passt. Aber es ist auf unseren Rücken ausgegangen. Das ist Marion Loritz aus Nürnberg. Sie ist Verkäuferin beim Marktkauf. Und auf ihrem Rücken sind wir durch die Pandemie gekommen. Auf ihrem Rücken kommen wir seit 3 Jahrzehnten durchs Leben. Auf dem Rücken von Menschen, die lebensnotwendige Arbeit machen. Kurz schien es in der Pandemie, als würden wir nun neu darüber verhandeln, was wir an Arbeit brauchen und wie wir die bezahlen und die Arbeiterklasse doch wieder feiern. Wer in diesen Tagen an einer Supermarktkasse sitzt oder Regale befüllt, der macht einen der schwersten Jobs, die es zurzeit gibt. Danke, dass Sie da sind für Ihre Mitbürger und buchstäblich den Laden am Laufen halten. Es bleibt, auch in der Pandemie, beim Dank. Die meisten derer über und mit denen wir heute sprechen, leben ausschließlich von dem, was sie erarbeiten. Ihr Einkommen reicht gerade, um die laufenden Kosten zu decken. Fürs Alter vorsorgen, einen Puffer aufbauen, das bleibt Wunschdenken. Schauen Sie, es geht ja nicht um jetzt primär, ja? Aber wenn Sie sich ausrichten, ich bin jetzt Vollzeitkraft, ja? Und ich gehe mal nach, was ich, gefühlten 100 Jahren Arbeit mit 950 Euro raus. Das ist ein Scheiß. Es gibt etliche Leute, die haben 600, 700 Euro Miete. Von was sollen die leben? Die stehen wirklich da. Und die müssen schauen, dass sie zu den Tafeln gehen. Wenn es nach dem Einkommen geht, dann müsste ich wahrscheinlich bis 85 arbeiten. Oder am besten wäre, wir machen eine extra Abteilung auf mit Särge, damit wir die Mitarbeiter vom Arbeitsplatz direkt in den Sarg auf ein Fließband hinaus befördern können. Die neue Working Class, wenn Arbeit in die Armut führt. Eine Sendung von Sophie Detzelhofer. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Immer wieder sprachen einige Leute in der ersten Phase der Pandemie darüber, dass sie die Gesellschaft gleich machen würde. Alle sollten daheim bleiben. Kein Ausgehen, keine Ausflüge, arbeiten in Jogginghose vom heimischen Sofa aus. Für einen großen Teil der Beschäftigten aber funktioniert das Geldverdienen im Homeoffice gar nicht. Sie mussten weiter raus. Sie machten sauber, lieferten Pakete aus, zogen Waren über das Band, pflegten alte und kranke Menschen. 60% der Beschäftigten in der Bundesrepublik müssen für die Arbeit das Haus verlassen, so das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Wer während der Pandemie daheim bleiben konnte, zeigen Auswertungen des IFO-Instituts und des Bundesinstituts für Berufsbildung. Von den Gutverdienenden arbeiteten 78% von zu Hause aus, von den Geringverdienenden 13%. Menschen mit flexiblen Jobs, die auch am Wohnzimmertisch erledigt werden konnten, hatten während der Hochzeit der Corona-Krise also klare Vorteile. Sie arbeiteten ähnlich produktiv weiter und waren besser vor dem Virus geschützt. Wer sich nicht schützen konnte, sind die Menschen, die notwendige Arbeit vor Ort verrichten. Die Pandemie sei ein Brennglas, hieß es oft. Sie würde die sozialen Verhältnisse noch klarer aufzeigen als bisher. Dann lasst uns durchgucken durch dieses Brennglas. Lucy arbeitet seit 10 Jahren als Verkäuferin bei H&M. Es tut weh natürlich. Man denkt so, okay, was kann ich machen, damit meine Rente einfach oder dass ich mehr Geld habe. Es macht uns richtig Sorgen oder macht mich richtig Sorgen. Weil aktuell ist es auch nicht viel. Der Lohn, wo wir aktuell für diese Arbeit, die wir aktuell leisten, ist es nicht viel. Deswegen kämpfen wir, damit wir unseren Lohn erhöht, damit wir auch für die Rente dann was haben. Weil aktuell ist es schon schwieriger zu leben, mit Miete bezahlt oder den Nebenkosten, die wir in unserem Leben haben, bleibt nicht viel übrig. Lucy hat mit ihrer Kollegin Susanne vor einigen Jahren einen Betriebsrat bei H&M in Nürnberg gegründet. Susanne ist bereits seit mehr als 20 Jahren bei der schwedischen Modekette beschäftigt und erlebt, wie sich das Arbeitsklima schrittweise verschlechtert. Immer mehr Beschäftigte werden entlassen, aber die Arbeit bleibt gleich. Dadurch steigt das Pensum und der Druck. Die Pausen werden kürzer, die Atmosphäre verschlechtert sich und die Motivation sinkt. Das Einzige, was sich nicht verändert, sind die Löhne, sagt Susanne. So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Wenn wir nicht mindestens 12,50 Euro in der Stunde verdienen, landen wir automatisch in der Altersarmut. Da können wir gar nichts gegen machen. Und das, nachdem wir ein Leben lang gearbeitet haben. Es gibt viele Mütter, die sagen müssen, also mein Kind kann an diesem Schulausflug nicht teilnehmen, weil ich mir das nicht leisten kann. Es ist einfach nicht drin. Oder ne, auch wenn ich keine Kinder habe, mein Gehalt ist so gering, dass ich mir überlegen muss, kann ich mir diese Freizeitaktivität leisten oder nicht. Und wenn das jetzt schon so ist, wo soll denn das hinführen in der Rente? Ich kann keine Rücklagen schaffen. Das geht nicht. Ich brauche das Geld, das ich verdiene, für meine Fixkosten. Und dann lebe ich nicht auf großem Fuß, sondern dann bezahle ich nur das, was wirklich nötig ist. Und dann soll ich noch für meine Rente vorsorgen. Das hört sich immer so schön an, aber das ist nicht drin. Da gibt es keine Überschüsse, die ich abschöpfen könnte, um sie dann zurückzulegen. Das heißt für mich, ich lande, nachdem ich ein Leben lang Vollzeit gearbeitet habe, in der Altersarmut. Und das ist für mich keine Wertschätzung. Ich habe gearbeitet für diesen Staat und für diese Unternehmen und bekomme nichts. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist in den letzten Jahren noch größer geworden. Laut Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung besitzen in Deutschland wenige Menschen sehr viel und viele sehr wenig. Das trifft vor allem Alleinerziehende. Fast die Hälfte von ihnen läuft Gefahr, arm zu werden. Gleiches gilt für ein Drittel der Menschen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit und einen Migrationshintergrund haben. Für alle diese Menschen, für die Lucys, Susannes und Marions, brauchen wir einen neuen Begriff, sagt die Autorin Julia Friedrichs. Sie hat für ihr Buch Working Class, warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können, Menschen wie Susanne, Lucy und Marion begleitet, die einer schlecht entlohnten Tätigkeit nachgehen. Ich hatte das Gefühl, dass das deutsche Wort Arbeiterklasse einfach verbraucht oder besetzt ist von einem alten Bild aus einer alten Welt. Entweder denkt man an die DDR, die gibt es nicht mehr, oder man denkt oft an Kohlekumpel, an Malocher unter Tage oder aber an Menschen, die in den großen deutschen Industriebetrieben arbeiten. Das ist oft der Begriff, der an Arbeiterklasse in Deutschland hängt. Und dann kommt dann oft die Reaktion, eine Arbeiterklasse, die gibt es doch kaum mehr. Aber ich glaube, dass wir neue Wörter brauchen, um über eine neue Arbeiterklasse zu reden, die weiblicher ist, die vielfältiger ist, die in den Dienstleistungsberufen mehr beheimatet ist und die vor allem in den unterschiedlichsten Vertragsformen beschäftigt ist, die allein aus Arbeit heraus leben, das heißt, die kein Vermögen haben. Und das ist für mich die entscheidende Trennlinie. Soziale Ungleichheit ist Julia Friedrichs Lebensthema. Sie hat mit der Filmreihe Ungleichland schon Jahre vor der Pandemie gezeigt, wie ungleich die Chancen in Deutschland verteilt sind. Diese, so Friedrichs, hängen in Deutschland vor allem von der Geburt ab, nicht von der eigenen Anstrengung. Viele in Politik, Medien und Wissenschaft sagen, die Strukturierung der Gesellschaft in Klassen oder Schichten sei überholt. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich einer der ganz großen Irrtümer der Diskussion der letzten Jahre war, als man gesagt hat, ja, wir sind eigentlich so eine postmaterialistische Gesellschaft, wir teilen uns irgendwie in Milieus, wir unterscheiden uns darunter, dass die einen lieber nach Ibiza fliegen und die anderen mehr in die Toskana. Das ist Quatsch, meines Erachtens nach. Und ich glaube, das können auch nur Menschen diese Thesen aufstellen, die einigermaßen wissen, wie sie so ihren Alltag bezahlen. Es gibt immer noch klare ökonomische Trennungen in diesem Land und eine der entscheidenden Trennlinien ist eben für mich, lebe ich allein aus meiner Erwerbsarbeit heraus oder habe ich Vermögen aufbauen können. Und wenn wir diese Trennlinie ziehen, dann sehen wir eben, dass ungefähr die Hälfte der Deutschen kein nennenswertes Vermögen hat. Der Working Class in Deutschland gegenüber steht die Gruppe derer, die auf Arbeit nicht angewiesen sind, die von ihrem Vermögen leben können. 1% der deutschen Bevölkerung besitzt heute mehr als ein Drittel der Vermögen in diesem Land. Und die reichsten 10% besitzen ganze 2/3 des Vermögens. Das bedeutet umgekehrt, 90% der deutschen Bevölkerung gehören nur 1/3 des Besitzes. Vor allem die Erben beeinflussen die Vermögensverteilung. Ererbte Vermögen machen im Schnitt 35% des Gesamtvermögens in der Bundesrepublik aus, so der aktuelle Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Angesichts dieses großen Anteils, sagt Kulturanthropologin Frances Sake im Interview mit der Zeit, die Leistungsgesellschaft ist ein Mythos, auch wenn es für Einzelne ein schöner Gedanke ist, dass ich aufsteigen kann, wenn ich mich nur anstrenge. Das moderne Märchen des Tellerwäschers, der zum Millionär wird, ist mitverantwortlich dafür, dass wir Menschen, die das nicht schaffen, sondern die arm bleiben, für Selbstschuld erklären. Die Gehälter vieler Beschäftigter stagnieren seit Jahren und die Inflation lässt Ersparnisse schrumpfen. Doch die Mieten und Immobilienpreise, Strom- und Heizkosten, die Lebenshaltungskosten und Sozialabgaben steigen weiter. Mehr als 10 Millionen Menschen in Deutschland verdienen weniger als 12 Euro die Stunde. Doch erst mit knapp 15 Euro Bruttostundenlohn, so eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2017, ist man nach einem Vollzeitjob in der Rente nicht auf die sogenannte Grundsicherung angewiesen. Das ist der Zuschuss vom Amt, wenn die Rente nicht reicht. Die Gewerkschaft Verdi fordert dennoch nur einen Bruttostundenlohn von 12,50 Euro für den Einzel- und Versandhandel. Und der gesetzliche Mindestlohn liegt mit 9,60 Euro fast 3 Euro darunter. Die Regierung verzichtet also darauf, dass Betriebe ausreichende Löhne zahlen und bezuschusst stattdessen später die Rente mit Steuerbeträgen von uns allen. Besonders wahrscheinlich sind niedrige Löhne in Bayern für Reinigungskräfte, Verkäuferinnen, Pflegehelfer, Hausmeisterdienste und Küchenhilfen. Wenn man eine Niedriglohnschwelle für Bayern berechnet, liegt diese bei 11,77 Euro brutto pro Stunde. Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern haben im Freistaat ein besonders hohes Risiko, für einen solchen niedrigen Lohn zu arbeiten, so der Deutsche Gewerkschaftsbund Bayern 2020. Sich damit etwas aufbauen und Sicherheiten schaffen, für Beschäftigte in diesen Branchen ohne ein Vermögen aussichtslos. In Deutschland ist jeder fünfte Job ein Niedriglohnjob. Das hat vor allem Rot-Grün unter Gerhard Schröder in den Nullerjahren geschaffen. Schröder äußerte sich beim Weltwirtschaftsforum 2005 sogar stolz, den besten Niedriglohnsektor Europas aufgebaut zu haben. Noch mehr Jobs mit niedrigem Lohn gibt es in Europa nur in Lettland, Rumänien, Litauen und Polen. In anderen europäischen Ländern ist nur jeder 10. oder 20. Job ein Niedriglohnjob. In Schweden, Belgien, Finnland, Island, Norwegen, Dänemark, Frankreich und der Schweiz. Befinden wir uns in einer Abstiegsgesellschaft, Julia Friedrichs? Teile der Gesellschaft befinden sich in einer Abstiegsdynamik. Und das Fatale ist, dass es vor allem die Gruppen sind, in denen der Aufstieg total nötig wäre. Wenn wir uns die Daten ansehen, dann sehen wir, dass bei denen, die in den Nachkriegsjahren geboren wurden, fast 90% die eigenen Eltern wirtschaftlich übertroffen haben. Das heißt, da galt dieses Versprechen, meine Kinder sollen es mal besser haben. Das galt in der Breite. Das hat fast überall geklappt. Bei denen, die 1980 geboren wurden, sehen wir in den Daten einen Bruch. Da gelingt es nur noch der Hälfte. Das heißt, die Hälfte hat es eben nicht besser als ihre Eltern, sondern steigt ab. Nun könnte man sagen, so ist es halt in einem reichen Land. Es können nicht immer alle permanent reicher werden. Wir reden eh über Grenzen des Wachstums. Wie viel Wohlstand kann man denn überhaupt noch aufhäufen? Das Problem ist nur, dass dieses wirtschaftlich Übertreffen und der Zuwachs bei den Löhnen und bei den Vermögen vor allem da gelingt, wo ohnehin schon viel da ist. Also wo man eher sagen würde, ja gut, da wäre es jetzt auch nicht schlimm, wenn es nicht ökonomisch weiter bergauf geht. Und eben bei denen, wo gerade dieses, wir wollen für unsere Kinder irgendwas aufbauen, wir wollen den Schritt daraus schaffen, ganz, ganz großer Antrieb für die Anstrengung ist, da gelingt es leider viel zu selten und weniger. Es geht gar nicht darum, dass es für alle immer, immer aufwärts gehen muss, sondern dass es vor allem für die, die unter nicht optimalen Bedingungen starten, aufwärts gehen muss, weil die das als Antrieb brauchen. Ui, ich krieg einen Friseurstuhl. Ja. Susanne Haupt ist gelernte Friseurin, 50 Jahre alt und betreibt ihren eigenen Salon in München, am Harras, einem stark befahrenen Verkehrsknotenpunkt. Susanne ist hier aufgewachsen, in einem Arbeiterviertel, wie sie sagt. Ihr Ein und Alles sind die zwei kleinen Hunde und ihr Schrebergarten, den sie mit ihrem Mann pflegt. Das ist die Arbeitsfläche hier, wo wir Haare schneiden und Päckchen ausgeben. Da hinten ist eine Miniküche, die Hexenküche ist mit dabei, wo Farben gibt. Wir haben hier unser Büro. Büro- und Päckchenlager, im Moment eher reingequetscht, weil es immer mehr wird. An einem Mittwochnachmittag im Salon, da schließt der Laden um 14 Uhr für die Kundschaft. Aber es geht weiter, Pakete kommen. Pakete werden abgeholt. Susanne Haupt ist nämlich nicht nur Friseurin. Sie hat in ihrem Salon einen Paketshop integriert. Während wir sprechen, holt jemand was ab. Wie viele Päckchen war das dann heute? Mindestens das 20., 30., keine Ahnung, ich zähle nicht mit. Früher haben die Friseure zusätzlich Schmuck verkauft oder mal ein T-Shirt verkauft. Und jetzt sind es halt Pakete. Es ist halt was, was greifbar ist, was der Friseur machen kann. Da müssen sich bloß die Kunden ein bisschen dran gewöhnen. Susanne Haupt arbeitet von Montag bis Samstag. Sie wäscht Haare, schneidet, frisiert, färbt. Und sie gibt Pakete aus, nimmt Retouren an. Gleichzeitig. Manche Kundinnen mögen das nicht besonders. Das kann man auch in den Bewertungen bei Google lesen. Aber die Pakete geben Stabilität. Vor allem war das die Rettung in einer Zeit, in der die Friseurin nicht arbeiten konnte, weil der Friseurbetrieb geschlossen bleiben musste. Die Pandemie hat vor allem diejenigen, die schon vorher bescheiden leben mussten, zurückgeworfen. Davor haben von Anfang an viele gewarnt. Doch die Regierung hat das nicht aufgefangen, sondern Hilfsgelder unnötig kompliziert gemacht und eng ausgelegt. Die Kunden stehen draußen am Fenster, fragen dich, wie es dir geht, bringen dir einen Kuchen. Du siehst, das Geld ist da. Die Kunden brauchen dringend eine Frisur, heulen fast, weil sie zum Friseur gehen wollen. Und du darfst nicht. Also das zermürbt einen dermaßen, das ist, du kannst in der Nacht nicht mehr schlafen, du sitzt auf der Couch. Deswegen war ich froh, dass ich zumindest arbeiten konnte mit den Paketen, weil dann wirst du abgelenkt, weil sonst würdest du da sitzen. Bei der ersten Pandemie bin ich depressiv geworden, weil ständig jeden Tag sind Rechnungen reingerutscht und du wusstest nicht, wo du das Geld herkriegen sollst. Es ist in den Nachrichten immer wieder gesagt worden, die Regierung macht Gelder frei und es wird ausbezahlt. Es ist bis heute nicht ausbezahlt worden. Ja. Hast du es ausgerechnet, was das für deinen Laden wäre? Ja. Wie viel sind es? Ein Tropfen auf den heißen Stein, so um die 10.000, 12.000 Euro. Und das waren Gelder, die hattest du aber auf der Seite liegen und hast... Nee, ich habe meine letzte Lebensversicherung aufgelöst. Anders ging es nicht, sonst hätte ich zusperren müssen. Weil die ganzen Nebenzahlungen, das kommt ja alles und die wollen ihr Geld. Vor allen Dingen, es holt einen ja wieder ein. Wenn ich jetzt sage, ich lasse alle Stunden, dann kommt ein ganzer Batzen hinterher. Und ob es mich jetzt erbröselt oder erst in einem halben Jahr, spielt keine Rolle. Wegen der vielen Betrugsdelikte mussten Selbstständige wie Susanne Haupt die Hilfsgelder mit einer professionellen Steuerberatung beantragen. Noch kein Euro der Hilfen ist geflossen. Die Rechnung vom Steuerberater ist aber natürlich längst da. Ihre aufgelöste Lebensversicherung darf die Friseurin mit den Hilfsgeldern des Bundes nicht wieder auffüllen. Das Geld aus dem Hilfsfonds muss direkt in den Salon fließen. Egal, womit sie die Fixkosten des Ladens in den zurückliegenden Monaten gedeckt hat, wie die Krankenkassenkosten. Zweimal war Susanne Haupts Laden zu. Einmal 6 Wochen, 2020, dann 3 Monate im Jahr 2021. Ob es nach dem zweiten Lockdown eine Wiedereröffnung geben würde, war unklar. Die Friseurin hatte mehrfach überlegt, hinzuschmeißen. Komplett. Also gibt es oft Situationen, wo ich sage, jetzt mag ich nicht mehr. Also seit die Pandemie ist sowieso. Aber ganz ehrlich, der Friseurberuf ist halt der Beruf, also wenn man selbstständig ist und ich öffne nach einer Pandemie wieder, das ist der einzige Job, wo du gleich Geld in der Kasse hast und Rechnungen zahlen kannst. Weil du ja Einnahmen hast, die du gleich verwenden kannst. Wenn ich mich irgendwo anstellen lasse, muss ich erst einen Monat arbeiten, bis ich wieder Bargeld habe. Weil wir sind ja nicht bezahlt worden, wir haben ja kein Geld gehabt, um Privatmiete oder sonst irgendwas zu zahlen. Also bist du angewiesen auf den Umsatz, den du sofort in der Kasse hast. Keine andere Möglichkeit. Vor allen Dingen bin ich so lange im Beruf. Ich werde jetzt 50, mich stellt ja keiner freiwillig ein. Wenn dann die Branche wechseln, dass man sagt, man hört auf, komplett aus, steigt aus und fängt, keine Ahnung, beim Edeka an der Kasse an, sowas wäre möglich. Ich kenne viele Kollegen, die aufgehört haben, komplett aufgehört. Und wir haben immer wieder hart überlegt, machen wir nochmal auf, machen wir nicht auf. Aber ganz ehrlich, jetzt überwiegt der Stolz. Alle anderen, meine Bekannten, meine Kollegen rundherum, haben immer wieder geguckt, geht sie jetzt pleite? Hat sie es zerbröselt? Schafft sie es noch? Und wir haben es geschafft, wir stehen besser da als so manch anderer. Susanne Haupts Hoffnung, keine vierte Welle im Herbst. Die Kundschaft mit den Päckchen in Einklang bringen und so viel sparen wie möglich, um die Lebensversicherung wieder zu finanzieren. Denn von den 900 Euro, die die gesetzliche Kasse ihr im Rentenalter mal ausspuckt, wird sie nicht leben können. In München schon zweimal nicht. Wenn ich merke, ich komme mit meiner Rente hier in Deutschland nicht klar, dann gehe ich. Ich gehe nach Sibiu. Hermannstadt ist eine wunderschöne Stadt in Rumänien. Da kann ich mit meiner Rente normal leben. Ich will ja keinen Swimmingpool und eine 5-stöckige Traumvilla oder sonst irgendwas. Ich will nur meinen Lebensabend genießen. Nicht mit 80 noch irgendwo arbeiten gehen, weil es sonst nicht reicht. Sondern einfach vernünftig, wenn ich mir eine Semmel kaufen will, dann kaufe ich mir diese Semmel, ja. Und das kannst du halt irgendwann hier nicht mehr. Eine Beobachtung, die auch die Autorin Julia Friedrichs macht. Es wäre, glaube ich, tatsächlich gut, wenn man klarer machen würde, nein, es sind keine privaten Probleme. Es liegt auch nicht daran, dass ihr in irgendwas schlecht wart oder euch nicht genug angestrengt habt, sondern es sind eben strukturelle Probleme. Wecker klingelt viel zu früh, nicht gut. Völlig übermüdet, aber aufstehen, Licht ruft. Frau schläft fest, versuch leise zu sein. Zieh mich an und stelle mich aufs Arbeiten ein. Schüttel meinen Traum ab, draußen ist es Nacht, aber ich muss wach sein. Gleich geht die Schicht los, manchmal hat man keine Wahl für die Knete. Und so entlade ich Pakete. Ein Laster, zwei Laster, drei Laster, vier. Schweißtropfen, Scheißjob, kein Arbeitstier, aber muss halt. Rücken ist kaputt und die Luft kalt. Hol die Miete rein, während die Korken im Club knallt. Ich war selbst mal so drauf, doch mein Tag wird bestimmt durch das Geld, das ich brauch. Ich bin es leid, aber alles hat seinen Preis und alles, was ich weiß. Ich bin kein Loser. Was hat die Zukunft zu bieten? Das große Los oder nur noch die Mieten? Mein Glück kann der Zufall nicht schmieden, nur ich, denn ich weiß. Ich bin kein Loser. Yeah. Was hat die Zukunft zu bieten? Ewige Qual oder Ruhe in Frieden? Ich leb den Moment und versuch zu genießen und eins ist klar. Ich bin kein Loser. 12 Stunden weg für ne Doppelschicht, Rucksack als Kissen, schlaf kurz zwischendurch auf nem Doppeltisch. Zeitdruck, alles immer eilig verladen. Tempo, die Trucks müssen gleich wieder fahren. Hab ich frei, kann ich einfach nicht schlafen. Beat auf Repeat und ich feil an den Phrasen. Das Leben erzählt von Träumen, die zerplatzen wie seifige Blasen. Ich bin kein Loser. Mama hat alles getan für die Bildung der Kinder. Doch in ihren Augen hab ich immer nur gechillt. Und ich kann es ihr nicht erklären. Zeit drängt, ich muss ne Familie ernähren. Wurde auf einen Schlag erwachsen. Nicht mehr der gleiche, der sich früher zu viel Zeit nahm für Faxen. Verbrechen, vielleicht lohnt es sich. Doch was macht meine Frau ohne mich? Was hat die Zukunft zu bieten? Das große Los oder nur noch die Mieten? Mein Glück kann der Zufall nicht schmieden, nur ich, denn ich weiß. Ich bin kein Loser. Was hat die Zukunft zu bieten? Ewige Qual oder Ruhe in Frieden? Ich leb den Moment und versuch zu genießen und eins ist klar. Ich bin kein Loser. Mietschulden statt Hausbauplan. Man verrennt sich, manchmal ist ein Traum auch wahr. Doch manchmal wird dein Traum auch wahr und die Sonne scheint da, wo es grau aussah. Rauchfaden über dem Kopf, ich will leben, ich hab das Gefühl, ich übe es noch. Bis die Fee kommt, mach ich in der Frühe den Job, ist zwar kein Vergnügen, doch. Ich bin kein Loser. Was hat die Zukunft zu bieten? Das große Los oder nur noch die Mieten? Mein Glück kann der Zufall nicht schmieden, nur ich, denn ich weiß. Ich bin kein Loser. Was hat die Zukunft zu bieten? Ewige Qual oder Ruhe in Frieden? Ich leb den Moment und versuch zu genießen und eins ist klar. Ich bin kein Was hat die Zukunft zu bieten? Das große Los oder nur noch die Nieten? Was der Berliner Rapper Megalo hier in seinem Song Loser thematisiert, ist seine eigene Erfahrung. Viele Jahre lang lieferte er für DHL Pakete aus, denn mit dem Musikmachen konnte er seine Familie nicht ernähren, trotz Chartplatzierungen. Ein weiteres Problem im Niedriglohnsektor sind neue Geschäftsmodelle. Vor allem bei den neuen Arbeitgebern, die so modern und zeitgemäß wirken. Der Getränkelieferdienst Flaschenpost beispielsweise. Von etwa 370 Beschäftigten eines Standorts sind nur 7 Personen unbefristet angestellt, sagt ein Beschäftigter der Taz, anonym. Denn mit einer Ausnahmeregelung für Start-ups können Unternehmen 4 statt nur 2 Jahre befristete Arbeitsverträge ausstellen. Ähnlich ist es bei Gorillas, dem neuen Expresslieferdienst für Lebensmittel. Sein Versprechen lautet, in nur 10 Minuten stehen die bestellten Produkte vor der Haustür. Die Probezeit für die vorwiegend jungen FahrerInnen beträgt bei Gorillas 6 Monate. Und das bei einer Vertragslaufzeit von 1 Jahr. 6 Monate lang kann das Start-up den Beschäftigten also von heute auf morgen einfach kündigen. Die Rucksäcke mit den Lebensmitteln wiegen schwer. Die Lieferung unter Zeitdruck, bei der viele rasen, gefährlich überholen und über Rot fahren, wird mit 10,50 € pro Stunde bezahlt. Vor wenigen Monaten haben Beschäftigte in Berlin die Gorillas Workers Collective gegründet und bereits mehrfach gestreikt. Der Aufhänger war, dass einem der Radkuriere ohne vorherige Abmahnung aufgrund einer marginalen Verspätung fristlos gekündigt wurde. Seither häufen sich die Streiks. Mangelhafte Fahrräder, minderwertige Arbeitskleidung, zu späte Bezahlung, falsche Abrechnung. Es formiert sich Protest gegen die schlechten Arbeitsbedingungen, auch im Einzelhandel. So, es ist Freitag. Ich bin gerade auf dem Weg zum Kornmarkt in Nürnberg und man hört es vielleicht schon im Hintergrund. Da wird gestreikt. Es ist Ende Juni. Die Sonne knallt. Vor dem Verdi-Büro in Nürnberg am Kornmarkt streiken Beschäftigte aus dem Einzel- und Großhandel. Es dürften um die 150 Leute sein. Der Großteil ist weiblich. Insbesondere der Einzelhandel ist mit nahezu 70% eine Frauendomäne. Vor allem sie sind die neue Working Class. Beschäftigt bei Metro, Marktkauf, Karstadt, Kaufhof, Kaufland, Douglas und H&M. Sie stehen dort mit Transparenten, Schirmen, Pfeifen und Rasseln vor einem Streikwagen. Heute ist kein Arbeitstag, heute ist... Was ist heute? Auf der Bühne stehen zwei Betriebsrätinnen der Parfümeriekette Douglas in Nürnberg. Hallo, ich bin Betriebsrätin von Nürnberg, von Douglas. Wir nennen uns ein Luxusunternehmen, aber unsere Gehälter... Und für einen Tarifvertrag haben sie nichts übrig. Sie schieben alles auf Corona, schließen 60 Filialen von uns, 500 Mitarbeiter stellen sie auf die Straße, sie kassieren die Corona-Staatshilfen. Wir haben alleinerziehende Mütter, wir haben geschiedene Frauen, vorrangig Frauen im Einzelhandel. Wenn das so weitergeht, werden wir diejenigen sein in diesem Staat, die in Altersarmut landen, weil sich unser Konzern die Taschen vollstopft bis zum Gehtnichtmehr. Und wir werden in keinster Weise ordentlich bezahlt. Seit Jahren werden wir nicht tariforientiert bezahlt. Und das kann einfach so nicht gehen. Deswegen stehe ich hier mit meinen Mädels, mit den Kolleginnen aus Nürnberg. Die letzten Tage haben in ganz anderen Bundesländern auch Kolleginnen von uns gestreikt. Und wir werden es weiter so tun, bis der Arbeitgeber sich auch nur eine Richtung in uns bemüht und uns das gibt, was wir verdienen. Und nicht das, was sie meinen, was wir kriegen sollen. Hier ein kleiner Einschub, weil viele von uns doch recht wenig über Tarife wissen, wie wir an uns selbst feststellen. Dabei macht es auch unser aller Leben aus. Von der Altenpflege über die Industriebetriebe bis zum öffentlichen Nahverkehr. Jede Branche hat einen eigenen Tarif. Selbstständige sind davon ausgenommen. Sie erhalten über ihre Berufsverbände Honorarrichtlinien. Es gibt aber keine gesetzliche Pflicht, dass ein Betrieb einen Tarifvertrag abschließen muss. Das ist Sache der Gewerkschaften, die sie mit den Arbeitgebern aushandeln. Wo kein Tarifvertrag gilt, müssen die Beschäftigten die Konditionen ihres Arbeitsvertrags selbst verhandeln. Immer mehr Unternehmen lehnen Tarifverträge aber ab, weil sie an den Personalkosten sparen wollen. Die Gewerkschaften dagegen argumentieren, Beschäftigte mit Tarifbindung wären produktiver, seien seltener krank. Klar ist, die Arbeitsbedingungen sind in tarifgebundenen Unternehmen besser als in Unternehmen ohne Tarif. Aktuell werden etwa 46% der Beschäftigten aller Branchen nach Tarif bezahlt. Im Einzel- und Großhandel sind es nur noch 20%. Zu den Unternehmen, die keine Tarifverträge anbieten, gehören beispielsweise die Parfümeriekette Douglas, die Drogeriekette DM, der Bekleidungshersteller C&A und die Möbelkette Segmüller. Viele Unternehmen stellen sich dieser Tage als Krisenverlierer hin, gebeutelt von den Corona-bedingten Lockdown-Maßnahmen und Beschränkungen. Das trifft sicher auf einige zu, aber nicht auf alle. Im Pandemiejahr nahmen die Umsätze im Einzelhandel besonders stark zu. Knapp 7% mehr waren es in Bayern, ein Rekord seit der Zählung im Jahr 1994. Profitiert haben in erster Linie der Versandhandel und der Lebensmittelbereich. Edeka, Rewe, Kaufland und Lidl sind die großen Gewinner, genauso wie Zalando, IKEA und allen voran natürlich Amazon. H&M hat zwar in den Läden weniger verdient, dafür online aber so viel mehr, sodass auch die schwedische Kette insgesamt einen Zuwachs verzeichnen konnte. Seit Mai 2021 verhandelt Verdi mit den Unternehmen. Die Gewerkschaft fordert für den Einzel- und Versandhandel 4,5% mehr Lohn. Einen Stundenlohn von 12,50 Euro und 45 Euro zusätzlich für die Auszubildenden. Mit dem ersten Angebot von 1% seitens der Unternehmen gibt man sich nicht zufrieden. Marion Loritz, die Verkäuferin beim Marktkauf in Nürnberg. Wir haben ja eine Forderung über Verdi, 3,5% mehr und natürlich auch für die Auszubildenden 45 Euro mehr. Na, das klingt immer so, naja, was ist denn das schon? Aber man muss auch bedenken, hätten wir keinen Tarifvertrag, dann hätten die Leute keine 6 Wochen Urlaub, sondern 4 Wochen Urlaub. Das Weihnachtsgeld, das Urlaubsgeld, alle diese Gelder, die gezahlt werden, alles erkämpft und erstritten. Ja? Und ich war immer gewerkschaftlich organisiert, weil wenn man nicht kämpft, hast du keine Chance. Keine Chance. Wer streiken geht, das sind die festangestellten Beschäftigten, wie Marion Loritz. Sie ist Betriebsrätin in ihrer Marktkauffiliale. Viele ihrer Kolleginnen sind aber befristet beschäftigt. Das ist ein großes Problem, sagt sie. Befristet Beschäftigte. Wenn du eine Befristung hast, dann streikst du nicht, du setzt dich nicht für deine Rechte ein, du lässt dich anrufen vom Arbeitgeber, du kommst morgen, kannst du übermorgen, kannst einen freien Tag verschieben, kannst einen Urlaub verschieben. Du magst es, wenn du befristet beschäftigt bist, weil du so Angst hast, dass du nicht übernommen wirst. Du hast immer die Hoffnung, na, vielleicht kriege ich einen Vertrag, vielleicht kann ich planen, vielleicht kann ich mein Leben planen, vor allem als junge Leute. Ja? Also werde ich mal lieber nicht und halt mal lieber die Klappe. Und das ist das Problem. Da geht keiner auf die Straße. Warum sollten die? Eigentlich haben wir das der SPD zu verdanken, von damals noch, vom Gerhard Schröder. Und deswegen ist das jetzt für mich ein bisschen ein Problem, muss ich sagen, mit der SPD. Und es geht bestimmt für den anderen auch so. Marion ist desillusioniert. Die SPD ist nicht mehr ihre Partei. Die Zeiten, in denen die SPD die starke Arbeiterpartei war, sind längst vorbei. Sie liegt bei den Umfragewerten zur Bundestagswahl seit Monaten bei etwa 15%. Kennt die Arbeiterpartei ihre Klientel nicht mehr? You're lying. I've been putting in the work, but you're big. Sleaford Mods mit ihrem Song Nudge It. Die englische Elektropunk-Band aus dem arbeitergeprägten Nottingham gilt als Stimme der abgehängten englischen Working Class. In ihrer Musik herrscht der Klassenkampf. Sie kotzen sich über ihr Leben und die Verhältnisse aus. Auf dem Weg zu Diana Stachowitz, seit 2020 arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Bayern-SPD. Wir treffen uns in München-Mosach im Alten Wirt, ihrer SPD-Stammkneipe. Diana Stachowitz spricht gerne von Weiterbildung und Qualifizierung. Als gelernte Erzieherin ist ihr der vielbeschworene Aufstieg gelungen. Heute ist sie Vollzeitpolitikerin. Ihre Zeit im Kindergarten liegt Jahrzehnte zurück. Ist Qualifizierung ein gutes Wahlkampfthema, eine Lösung für das Problem der Working Class? Eine Gesellschaft braucht neben top ausgebildeten und spezialisierten Arbeitskräften ja auch diejenigen, die die U-Bahnhöfe reinigen, die Supermarktregale auffüllen, die Teller in die Spülmaschinen räumen. Qualifiziert werden müsste hier eher die Bezahlung. Und deswegen, glaube ich, ist es Aufgabe der Politik auch immer wieder zu sagen, das ist ungerecht, was da passiert. Und dass die Menschen sich nicht mehr mitgenommen fühlen, dass die sich nicht gesehen fühlen, das verstehe ich komplett. Also und sich dann abwenden. Aber abwenden hilft nichts, sondern Protest machen. Ich kann nur jeden auffordern, wirklich kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber wenn wir in die 150 Jahre Arbeitnehmergeschichte schauen, dann ist nur was passiert, wenn die Arbeitnehmer was getan haben. Umsetzen müssen es aber natürlich trotzdem die PolitikerInnen. Und gerade die Betroffenen haben für den Kampf oft wenig Kapazitäten. Familien mit kleinen Kindern, Menschen, die in Vollzeit arbeiten, möglicherweise schlecht vernetzt sind oder der deutschen Sprache nicht mächtig. Dass die SPD nach wie vor die Partei für die Arbeiterklasse ist, für diejenigen, die einfache Tätigkeiten ausführen, wie sie es nennt, das unterstreicht Diana Stachowitz mehrfach. Eine Vermögensteuer muss her, eine Erbschaftssteuer ebenfalls. Minijobs sollen eingedämmt, dafür sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen werden. Die öffentlichen Arbeitgeber haben da eine Vorbildfunktion, betont sie. Die Frage ist ja, wenn ich jetzt einmal das Beispiel der Reinigungsfachkräfte hernehme. Die ganze Branche hat einen Zuwachs von 64% an Umsatz, hat aber in den Personalausgaben sich nur um weitere 15% gesteigert. Das heißt, wo bleibt das Geld? Das Geld bleibt bei diesen Firmen. Und die spatzen sich ab auf Kosten der Steuerzahler. Deswegen reichen wir als SPD-Landtagsfraktion immer wieder unser Tariftreuegesetz ein. Öffentliche Aufträge, und da muss der öffentliche Arbeitgeber vorangehen, darf nur vergeben werden, nicht wer billig ist, sondern wer tarifgebunden einstellt. Bislang konnte das Tariftreuegesetz nicht durchgebracht werden. Und auch sonst tut sich die SPD gerade schwer mit ihren Plänen. Sie regiert seit 8 Jahren im Bund mit. Ich glaube, wir haben selten so eine gute Situation gehabt wie jetzt nach der Pandemie, dass auch deutlich zu erkennen ist, welche Linie verfolgt wer. Und die SPD steht halt mit ihrem ganzen Programm eindeutig hinter diesen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Entscheidend sind aber natürlich auch die konkreten Maßnahmen, nicht nur die Form. Im SPD-Bundestagswahlprogramm steht 33 Mal das Wort Respekt. Doch höhere Löhne für Arbeitende in lebensnotwendigen Bereichen gab es trotzdem von der Regierung mit SPD-Beteiligung bislang nicht. Das soll sich mit der neuen Regierungskoalition aber ändern. Die SPD hält daran fest, dass mit ihr der Mindestlohn von 12 Euro kommen wird. Wo steht das zentrale Thema Arbeit in der Politik? Frage an Julia Friedrichs. Ich glaube schon, dass das Thema Arbeit mehr in den Mittelpunkt rückt. Also das Thema höherer Mindestlohn ist ja durchaus ein Thema, was im Wahlkampf ist. Und wir sehen, dass die Einführung des Mindestlohns eine der wenigen politischen Maßnahmen der letzten Jahre war, die dieser Gruppe überhaupt genützt hat. Aber viel zu zaghaft. Meines Erachtens bräuchte es, um diese Dynamik, in der wir uns befinden, das heißt, dass vor allem die Menschen mit Vermögen immer größere Spielräume haben und die, die arbeiten, gerade in den unteren Lohngruppen, merken, dass der Druck immer größer wird. Der Anteil, den sie fürs Wohnen ausgeben müssen, wird immer größer. Wir sehen ja da eine Entwicklung, die seit Jahren läuft. Und um diese Entwicklung zu stoppen, bräuchte es eine größere Entschlossenheit und ein größeres Umsteuern. Nötig wäre, so Friedrichs, dass wir zum Beispiel sagen, wir müssen in den unteren Lohngruppen die Sozialabgaben runterbekommen. Das ist das, was die Leute vor allem im Monat belastet. Wir müssen es hinkriegen, dass auch Menschen, die als Krankenpfleger oder als Verkäuferin arbeiten, dass auch die Eigentum erwerben können. Auch da bräuchte es ein ganz anderes politisches Handeln. Und wir sorgen dafür, dass die, die die Vermögen haben, dass die sich nicht komplett von dem Rest entfernen, indem wir zum Beispiel sagen, statt Arbeit belasten wir eher Vermögen. Vermögen werden in Deutschland steuerlich so gut wie gar nicht belastet und sie werden auch nicht für die Sozialabsicherung herangezogen. Man könnte ja auch sagen, die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, da zahlen auch die Vermögen ein. Warum soll das denn alles ausschließlich aus Arbeit heraus finanziert werden? Und das sind größere Reformen, die ich im Moment noch gar nicht sehe. Steuern auf Vermögen und Erbe, geringere Sozialabgaben für die mit wenig Lohn, schlicht Umverteilung. Das wäre auch nur gerecht, denn die Zahl der MillionärInnen wuchs während der Pandemie weiter. Die steigenden Aktienkurse und Immobilienpreise sowie staatliche Konjunkturprogramme hätten allein in Deutschland in diesem einen Jahr fast 70.000 neue Millionärinnen und Millionäre erschaffen, so der 25. World Wealth Report der Beratungsgesellschaft Capgemini. Sogar einige Vermögende schließen sich aktuell zusammen und fordern, dass die Regierungen sie besteuern. Mit der Aktion Tax Me Now setzen sich 36 Millionärinnen und Millionäre aus Deutschland und Österreich dafür ein, ihnen endlich Geld abzunehmen. Die bevorstehenden Wahlen böten eine einmalige Gelegenheit, das Wohl der Allgemeinheit zu stärken, so die Initiative. Das zeigt, wie passiv die Politik hierzulande ist. Und der Satz, eine Vermögensteuer würde uns alle treffen, der so oder so ähnlich im Wahlprogramm der CDU stehen wird und in den sozialen Medien belustigt diskutiert wurde, ist auch nicht gerade die Perspektive der arbeitenden Bevölkerung. Julia Friedrichs fordert Solidarität mit der Working Class. Die Politik muss hier ihren Kurs ändern. Und ich glaube, dahin muss es einfach in Zukunft gehen, dass man sagt, es kann nicht sein, dass wir nur die ohnehin ja schon oft privilegierten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in den Großunternehmen, die nach Tarifvertrag bezahlt werden, dass wir die tipptopp absichern und bei allen anderen sagen wir ja, seht zu. Es muss ja eigentlich genau umgekehrt sein. Die Leute, die nicht ohnehin schon in dieser ganz guten Lage sind, die bedürfen ja des besonderen Schutzes und die bedürfen ja quasi der Unterstützung der Politik, weil die haben ja sonst niemanden. Ob die Solidarität in unserer Gesellschaft wirklich existiert, ist fraglich. Genau das ist aber, was wir brauchen. Zusammenhalt, den Willen, das Ziel gemeinsam zu erreichen. Viele haben diese Idee längst aufgegeben. Die Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer der Working Class zumindest versuchen oft einfach, ihr Leben unter den Rahmenbedingungen irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Doch alleine ging es noch nie. Dass die Einzelne es allein schaffen kann, nützt aktuell nur den Unternehmen. Denn die Menschen, die heute zu schlecht bezahlt werden und denen ihre Rente im Alter nicht reicht, die leben später auf Kosten aller Steuerzahlenden. Deutschland ist eines der ungleichsten Länder Europas und die Pandemie hat diese Schieflage noch verstärkt. Um Gerechtigkeit herzustellen, muss man nicht gleich das System stürzen. Aber es reicht auch nicht zu klatschen. Wir werden nur nach Stunden, Stunden, Zahl, Zahl, Zahl. Und das ist traurig. Wir sind weiterhin Mensch. Wir sind nicht Maschinen und wir sind nicht Nummer, sondern wir sind eine Person, die Gefühl haben. Und das ist einfach schade aktuell. Wo ist die Menschlichkeit, fragt Lucy, die Verkäuferin bei H&M. Die Autorin Sharon Dodua Otu schreibt in ihrem Essay Klassensprecher, erschienen in dem Band Klasse und Kampf, über Geld nicht zu reden ist ein Privileg, das sich viele von uns einfach nicht leisten können. In diesem Sinne, lasst uns anfangen zu reden. Das war Die neue Working Class, wenn Arbeit in die Armut führt. Eine Sendung von Sophie Detzelhofer. Gesprochen hat Ann-Kathrin Mittelstraß. Ton und Technik Roland Böhm und Andreas Lucke. Produktion und Musikauswahl Alexandra Distler. Redaktion Julia Fritsche. Die Playlist zur Sendung und weitere Informationen zum Thema gibt es unter bayern2.de Zündfunk. beg to differ. I think